Am 11. Februar begingen die Koreaner den 15. Januar nach dem Mondkalender, einen der Volksfesttage, bedeutsam. Überall in der DIVK wie in der Hauptstadt Pyongyang, in Onsong, im nördlichsten Gebiet der DIVK bis in Kaesong, der Stadt an der militärischen Demarkationslinie, feierten die Werktätigen alle Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten, Schüler und Kinder in der charakteristischen nationalen Stimmung den Festtag. Auf den Plätzen in Pyongyang wie auf dem Kim-Il-sung-Platz, dem Platz am Triumphbogen und auf dem Platz der Pyongyanger Sporthalle vergnügten sich die Schüler und Kinder mit fröhlichen Volksspielen wie Verflechten der bunten Banden für Geschlossenheit, Seilenspringen, Kreiseln und Drachen steigen lassen. In den Parks und Rummelplätzen gab es Tanzveranstaltungen. Die Familienangehörigen und Nachbarn kosteten die traditionellen Speisen wie Essen mit 5 verschiedenen Getreidesorten und dazu 9 verschiedene getrockene Kräuter. Mit verschiedenen Volksspielen wie Jute-Spiel und koreanischem Schach verbrachten sie fröhlich den Festtag. Die gastronomischen Dienstleistungseinrichtungen in der ganzen Republik, wie die Restaurants Ongnyu und Chongnyu in der Hauptstadt, die Restaurants in der Folklorestraße der Stadt Sariwon und das Restaurant Sinhong in Hamhung und das Restaurant Okge in Haeju, boten verschiedene Spezialitäten wie die kalte Nudel Pyongyang, süßen Reis mit Honig, Datteln und Kastanien und das Schmorgericht aus grüner Mungobohne an und bereiteten damit den Gästen eine große Freude im Festtag. Als am Abend der große helle Vollmond aufstieg, genossen die Menschen überall in der Republik, wie auf dem Berg Morambong am Ufer des Flusses Taedonggang in der Hauptstadt, an den landschaftlich schönen Orten, auf den neuen Straßen und Dörfern, die dank der Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas errichtet worden sind, die schöne Vollmondlandschaft.